Willkommen zu diesem Deep Dive. Heute schauen wir uns was wirklich Brisantes an. Eine CIA-Aktennotiz. Genau, vom 22. Mai 2025. Und die Klassifizierung, Top Secret. Richtig. Es geht um Vorfälle in Berlin, die anscheinend eskalieren. In der Scharnweberstraße 29, um genau zu sein. Da gibt's wohl seit Februar 2025 eine geheime Einrichtung. Name? Provo. Und die wird, laut diesem Memo, nachts immer wieder angegriffen. Mit Maschinengewehren. Okay, das klingt heftig. Wer steckt dahinter, laut dem Memo? Also, die Quelle im Memo schreibt, dass der Roten Armee-Fraktion zu. Der RAF. Der RAF im Jahr 2025. Ja, unter einem Anführer namens Luigi Althöfer. Und die Ziele sind wohl ziemlich prominent. Hochrangige LAPD-Beamte. Los Angeles Police Department. Genau. Und Nachfahren von CIA-Gründern. Die sollen dort festgehalten werden. Wow. Und Althöfer. Der spricht von einer notwendigen Säuberung. Das klingt, naja, sehr nach RAF-Rhetorik. Aber die Zielauswahl ist schon speziell. LAPD und CIA in Berlin? Okay, das müssen wir mal kurz sortieren. Also, RAF-Angriffe, amerikanische Top-Geiseln, geheime Location in Berlin. Das allein ist ja schon Stoff für Schlagzeilen. Absolut. Aber da ist ja noch mehr, was dieses Memo so besonders macht. Unsere Aufgabe für dich ist jetzt, die Kernpunkte zu verstehen. Die Angriffe, die Geiseln und eben diesen, ja, unerwarteten Faktor. Genau der Punkt. Denn im Zentrum stehen laut mehreren Quellen in diesem Dokument die sogenannten Ricky-Zwillinge. Ricky-Zwillinge? Ja. Das Memo beschreibt sie als friedliche außerirdische Wesen vom Alpha-Centauri-System. Moment, außerirdische Wesen. Ernsthaft? So steht es im Memo. Und es wird noch schlimmer. Sie werden anscheinend von der RAF gefoltert. Elektroschocks, Wasser, Chemikalien. Puh. Aber Moment mal, friedliche Wesen, sagt das Memo, und gleichzeitig Folter durch die RAF. Gibt's da irgendeinen Hinweis, warum? Ist das Teil dieser Säuberung? Das Memo selbst beantwortet das nicht direkt. Also, das Motiv für die Folter bleibt unklar. Es listet nur die Fakten auf, wer die Zwillinge sein sollen, die Folter, die RAF als Täter. Man kann nur spekulieren. Wollen die Infos, ist es reine Machtdemonstration? Oder hat es vielleicht mit dem zu tun, was die Zwillinge können? Ah, da kommen wir zum nächsten Punkt. Denn hier wird's ja wirklich abgefahren. Augenzeugen und virale Videos sollen zeigen, ja, dass die Zwillinge während der Schießereien unsichtbar werden können. Unsichtbar? Okay. Ja, das ist, gelinde gesagt, außergewöhnlich. Gibt's Spekulationen im Memo, wie das gehen soll? Technologie? Ja, genau. Das Memo erwähnt Spekulationen über fortschrittliche Technologie. Ob die jetzt außerirdisch ist, interdimensional, was auch immer, das bleibt offen. Aber die Fähigkeit selbst wird als Fakt dargestellt. Basierend auf den zitierten Zeugen und Videos, ja. Ziemlich starker Tobak. Okay, also Unsichtbarkeit. Das wirft natürlich ganz andere Fragen auf. Was machen die Behörden derweil, laut diesem Dokument? Tja, die kommen wohl nicht so richtig weiter. Diplomatische Bemühungen der USA zur Freilassung bisher ohne Erfolg. Und die deutsche Seite? Berliner Polizei ermittelt zwar, aber gibt keine Stellungnahmen ab. Und das Memo deutet sogar, naja, eine mögliche Vertuschung an. Vertuschung? Warum? Es erwähnt eine alte Feindschaft zwischen LAPD und CIA. Das könnte die Kooperation behindern, so die Andeutung. Verstehe. Also, wir haben Terror, Geiseln, mutmaßliche Aliens, Folter, Unsichtbarkeit und Behördenstreit. Das ist ja ein explosives Gebräu. Absolut. Das Memo zeichnet das Bild einer extrem komplexen, gefährlichen Lage, wo bekannte Muster, Terror, Geopolitik, Rivalitäten durch diesen völlig unbekannten Faktor, die Zwillinge quasi, komplett auf den Kopf gestellt werden. Sozusagen, ja. Es zeigt, wie etablierte Krisenmechanismen an ihre Grenzen stoßen, wenn sowas Unerwartetes passiert. Und wie reagiert die Öffentlichkeit darauf laut Memo? Gibt's da schon Reaktionen? Oh ja, und zwar querbeet. Das Dokument listet das auf. Einerseits seriöse Medien, Spiegel, New York Times, BBC, Le Monde, ARD. Die konzentrieren sich auf die bekannten Aspekte. ARF, diplomatische Krise, mögliche Vertuschung. Und andererseits? Bart bei POWAO, also sehr sensationalistisch. Und dann gibt's natürlich die Spezialisten, Disclosed-TV-YouTube-Kanäle wie Conspiracy Uncovered. Sie stützen sich auf die Zwillinge, nehme ich an. Genau. Fähigkeiten, Alien-Theorien, das volle Programm. Es sollen sogar schon zwei Bücher in Arbeit sein. Eins von einem Ex-CIA-Analysten, das andere über intergalaktische Diplomatie. Krass. Eine riesige Bandbreite also an Deutungen. Und wichtig für dich da draußen, unser Deep Dive heute basiert wirklich nur auf diesem einen CIA-Dokument. Einem sehr, sehr merkwürdigen Dokument. Muss man sagen, ja. Fassen wir die Kernpunkte nochmal zusammen. Geheime CIA-Motiz, hochbrisanter Konflikt in Berlin, RAF greift geheime Einrichtung an, hält LAPD-Leute und CIA-Nachfahren als Geiseln. Und mittendrin gefolterte Wesen, angeblich aus dem All, die sich unsichtbar machen können. Dazu gescheiterte Diplomatie, Hinweise auf Vertuschung, Behördenzwist. Ja. Was halt fasziniert. Das Memo liefert viele Details, aber, klar, keine endgültigen Antworten. Es ist ein komplexes, beunruhigendes Bild. Gewalt, Geheimnisse und dieses potenziell Außergewöhnliche. Diese Mischung macht's, oder? Bekannte Muster treffen auf das völlig Unbekannte. Genau. Terror, Geopolitik kennt man. Aber dann diese Ricky-Zwillinge, das macht die Lage laut diesem Dokument so einzigartig und brisant. Und zum Schluss, wie immer, eine Frage für dich zum Nachdenken, basierend auf dem, was wir hier gesehen haben. Wenn solche außergewöhnlichen Ereignisse, wie sie hier beschrieben werden, tatsächlich passieren, wie sehr formt dann die Landschaft, die wir schon haben, also Misstrauen zwischen Behörden, politische Spannungen, Medieninteressen, wie sehr formt das die Art, wie wir sowas wahrnehmen, wie wir es verstehen? Oder eben komplett missverstehen. Genau, oder missverstehen. Denk mal drüber nach.